SWR 2 Hörspiel. Danke für den schönen Abend. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nein, nein. Aber es ist schon so dunkel. Nicht nötig. Bis du in Hut und Mantel bist, bin ich schon da. Gut, dann bis bald. Bis bald. Hey! Hey! Nein! Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon. Aus dem Französischen von Eugen Hemley. Man schrieb den 3. Dezember und es regnete immer noch. Es war genau 20 Tage her. Die Geschichte war nämlich am 13. November passiert, seit die erste alte Frau in der Nähe der Saint-Sauveur-Kirche ermordet worden war. Und seit dem 13. November regnete es. Man konnte sagen, dass es seit 20 Tagen ununterbrochen regnete. L'Écho de Charente, Gentil am Apparat? Hier Kommissar Pijac. Es gibt Neuigkeiten. Zu den 4 Morden? Den 5. Er hat wieder zugeschlagen? Gestern Abend in der Rue Gargoulot. Eine alte Frau. Er wirkt. Wie immer. Wie immer. Irgendwelche Spuren? Keine. Als Monsieur Léon Labbé an diesem Morgen die Fensterläden öffnete, erblickte er im Haus gegenüber den Schneider Cachoudas in seiner Werkstatt. Armer Tropf. Sitzt noch genauso da wie gestern Abend. Cachoudas hockte im Schneidersitz auf einem Tisch, eine elektrische Lampe ohne Lampenschirm in Reichweite, die er an einem Stück Draht zu sich heranziehen konnte. Er sollte sich wirklich mal einen Gesellen zulegen. Aber vielleicht einen klügeren als meinen. Monsieur Labbé! Ich komme ja schon. Bonjour, Monsieur. Nicht so laut, Valentin. Sie wecken noch meine Frau. Pardon, Monsieur. Wie geht es ihr heute? Sie fühlt sich sehr schwach und braucht viel Ruhe. Verzeihen Sie, ich wollte nur... Geselle Valentin war seit Tagen kränklich. Nachmittags wurde sein Kopf schwer und manchmal sah Labbé seine wie im Fieber glänzenden Augen in den Spiegeln zwischen den Regalen. Halten Sie bitte diese 2 Hüte in den Dampf. Aber seien Sie vorsichtig, der Graue gehört dem Bürgermeister. Gewiss, Monsieur. Keine Missgeschicke wie letzte Woche mit dem Zylinder des Generaldirektors. Nein, Monsieur. Ich habe Ihnen die Zeitung mitgebracht. Hier. Was steht drin? Der Mörder hat wieder zugeschlagen. Schon wieder? Jonté schreibt, er sei ein Feigling. Inwiefern? Na, weil er sich nur an alten Frauen vergreift. Der 19-jährige Journalist Jonté hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Mörder zu fassen. Und nach 20 Tagen schien sich eine kleine Tradition entwickelt zu haben. Jonté schrieb über den Mord und kurz darauf bekam er Post. Hier, bitte. Vom Mörder? Sieht ganz so aus. Die Adresse ist wieder aus Buchstaben und Wörtern zusammengesetzt. Aus unserer Zeitung? Glaub schon. Geben Sie her. Wie akkurat er immer die Buchstaben ausschneidet. Das ist doch pathologisch. Kann sein. Aber was schreibt er? Sie irren sich, junger Mann. Ich bin kein Feigling. Ich halte mich nicht aus Feigheit an alte Frauen, sondern aus Notwendigkeit. Sollte sich morgen die gleiche Notwendigkeit ergeben, gegen einen Mann anzutreten, und sei er auch groß und stark, so werde ich es tun. Ihre Frau hat geläutet, Monsieur. Ja, habe ich vernommen. Ich werde nachsehen, was sie braucht. Schließen Sie in einer Viertelstunde ab. Ja, Monsieur. Schönen Abend. Monsieur Labbé verließ den Laden und stieg die Wendeltreppe zu seiner Frau empor. Kurze Zeit später traf er das Hausmädchen in der Küche. Louise, ich werde gleich noch mal losgehen. Sie brauchen nicht auf mich zu warten. Gut, Monsieur. Während er seinen dicken dunkelblauen Mantel anzog, verweilte sein Blick auf dem Fenster gegenüber. Er war sich sicher, dass Kaschudas, der kurz zuvor seinen Schatten auf dem Rollo im ersten Stock gesehen hatte, von seinem Tisch heruntergeklettert war. Er beobachtet mich. Wie bitte? Ach nichts, Louise, machen Sie doch Schluss für heute. Meine Frau hat schon wieder die Augen zugemacht. Wir benötigen Sie nicht mehr. Danke, Monsieur. Zog Kaschudas ebenfalls seinen Mantel an? Seit Jahren schon, ungefähr seit der Zeit, als er sich selbstständig gemacht hatte, ging der Schneider gegen 5 Uhr nachmittags ins Café de Cologne, um dort 1 oder 2 Gläser Weißwein zu trinken. Monsieur Labbé ging ebenfalls hin. Der kleine Schneider wird sich beeilen müssen, wenn er mich noch erwischen will. Kaschudas war ängstlich, seit den letzten Wochen noch viel mehr. Und Monsieur Labbé machte sich ein boshaftes Vergnügen daraus. Gleich versucht er wieder in meinem Schutz zu gehen. Labbé öffnete seine Ladentür und ging rasch unter dem riesigen Zylinderhut hindurch, der ihm als Ladenschild diente. Als er in die Arkaden bog, hörte er, dass auch Kaschudas Ladentür geöffnet wurde. Jetzt lauf, kleiner Schneider. Hopp, hopp. Der Hutmacher spazierte schnellen Schrittes durch die Arkaden La Rochelles. Straßen dieser Art gab es viele in der Stadt. Sie waren bei Regen wie kalte, feuchte Tunnel, wo es nur hin und wieder Licht gab, mit Torwegen, die ins Dunkel führten. Aber immerhin waren die Bürgersteige trocken. Kaschudas Angst vor einem Hinterhalt war dennoch so groß, dass er in seinem viel zu langen schwarzen Regenmantel lieber mitten auf der Fahrbahn ging. Als ob ihn der Mörder dort nicht erwischen könnte. Guten Abend, Monsieur Labbé. Wie geht es Ihnen? Nicht schlecht. Wie immer? Bitte. Der Hutmacher setzte sich zu den Bridge-Spielern und erkannte auf einen Blick, wie die Partie stand. Der Doktor führt. Mal wieder. Hallo, Herr Kaschudas. Guten Abend zusammen. Der Schneider gehörte nicht zu Ihnen. Er stammte aus Armenien, war also weder in dieselben Schulen gegangen, noch in denselben Kasernen gewesen. Er riecht schlecht. Nach Knoblauch und Wollfett. Und das wusste er selbst so genau, dass er vermied, den anderen zu nahe zu kommen. Anfangs hatte er sich etwas weiter entfernt hingesetzt, war dann aber unmerklich näher gerückt. Leon, steigst du ein? Vielleicht in der nächsten Runde. Gut. Dann sage ich 5 Treff an. Contra. Das könntest du bereuen, Doktor. Wir werden es sehen. Hat Chanté eigentlich kein Zuhause? Kritzelt da wie besessen. Ach, er will mir noch einen Artikel zeigen. Der soll heute in den Druck. Was gibt's denn so Dringendes? Der Bürger hat einen neuen Brief geschrieben. Ach, Und das Böschchen Chanté will den Mörder fangen. Sieht fast so aus. Fragt sich, wer da den Kürzeren zieht. Der Doktor hatte gerade die Trümpfe gezogen, als Labbé aus den Augenwinkeln beobachtete, wie Kaschudas auf seinem Sitz nach vorne rutschte. Was fingert der da unterm Tisch herum? Kaschudas hatte es auf die Hose des Hutmachers abgesehen. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben da etwas. Wie bitte? In Ihrem Aufschlag. Ein Faden. Monsieur Labbé lächelte müde und ließ ihn gewähren. Der Schneider kann wohl selbst am Abend nicht aus seiner Haut. Es war aber kein Faden, sondern ein winziges Stück Zeitungspapier. Gedankenlos warf Kaschudas einen Blick darauf und erschrak. Es war nicht irgendein Zeitungsfetzen, nein. Dieses Stückchen Papier waren 2 Buchstaben. N und T. Sehr sorgfältig mit einer Schere aus einer Zeitung ausgeschnitten. Sind Sie jetzt fertig mit dem Faden an meiner Hose? Sie wollen bestimmt nur einen Auftrag ergattern. Ja, ich meine, nein. Entschuldigen Sie bitte. Niemand im Lokal widmete dem, was da unterm Tisch vor sich ging, auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Doch anstatt das Papier wegzuwerfen, gab es Kaschudas von Panik gepackt zurück. Hier, bitte. Das war ein Fehler. Denn so gestand er, dass er dessen Bedeutung begriffen hatte. Und da er schüchtern war und sich selbst gern erniedrigte, beging er einen zweiten Fehler. Ich hatte geglaubt, Also, ich meinte, es wäre, aber es ist nicht. Danke, Kasudas. Nach dieser entsetzlichen Entdeckung hätte Kasudas am liebsten sein Glas in einem Zug ausgetrunken. Es schlug gegen seine Zähne. Rechts von ihm saß Sonderkommissar Pijak, links der junge Journalist. Sollte er zu ihnen gehen, mit dem ausgestreckten Finger auf den Hutmacher zeigen und sagen, er ist es? 20.000 Franc Belohnung waren für den entscheidenden Hinweis ausgesetzt, der zur Erfassung des Täters führte. Aber er hatte Labé das Stückchen Papier ja zurückgegeben. Und überhaupt, würde es als Beweis genügen? Willst du schon aufbrechen, Leon? Mathilde geht es heute nicht so gut. Es ist besser, wenn ich nach ihr sehe. Bestelle ihr alles Gute von uns. Ja. Danke, richtig aus. Bis morgen. Labé zog Hut und Mantel an. Und Kasudas hätte schwören können, dass er absichtlich herumtrödelte, um ihm Zeit zu geben, einen Entschluss zu fassen. Er musste ihn im Auge behalten. Sie hatten beide die gleiche Richtung. Wenn Labé ihm in einem Hinterhalt auflauerte, hätte er keine Chance. Vor lauter Nervosität vergaß der kleine Schneider fast zu bezahlen. Herr Kasudas, der Wein. Oh, ja, Verzeihung. Er nahm seinen schwarzen Regenmantel und eilte hinaus. Labé ging gleichmäßigen Schrittes, fast so, als würde er schlendern. Kasudas folgte ihm in etwa 20 Metern Entfernung, wobei er darauf achtete, in der Straßenmitte zu bleiben. Die Straße wurde dunkler. Mal verschwand der Hutmacher, mal tauchte er im Lichtkreis einer Laterne wieder auf. Als sie das ruhige Museumsviertel erreichten, war Monsieur Labé plötzlich verschwunden. Nach einigen Schritten blieb Kasudas stehen. Wartete der Hutmacher in irgendeinem Winkel auf ihn. Aber Labé tauchte nicht mehr auf. Kein Mensch bog in die Straße ein, weder an dem einen noch an dem anderen Ende. Und Monsieur Labé hielt sich irgendwo versteckt. Still und unsichtbar. Der Schneider wagte nicht mehr, sich zu bewegen. Sie wirklich allein gehen, Mademoiselle Mollard? Gewiss, meine Liebe. Es wäre doch viel sicherer, wenn Sie warten würden, bis mein Mann aus dem Büro kommt. Nein, nein, das geht schon. Er muss in 5 Minuten hier sein. Pappelapapp. Aber es ist die besagte Zeit. Ich habe keine Angst. Gehen Sie lieber schnell wieder ins Haus, sonst erkälten Sie sich noch. Bis nächsten Freitag. Judas wollte schreien, aber er war wie erstarrt. Das Ganze hatte weniger Lärm gemacht als ein auffliegender Fasan. Er fuhr sich unbewusst mit der Hand an die Kehle. Jeder in der Stadt wusste, wie es geschah, mit einer Cello-Saite. Er musste sofort zur Polizeiwache. Kasudas setzte sich in Bewegung, zwang sich dazu, nicht zu rennen. Zu gern hätte er sich umgedreht. Aber dafür blieb keine Zeit. Noch 20 Meter, noch 10. Endlich sah er das rote Licht der Polizeiwache. Im selben Moment hatte ihn jemand eingeholt. Sie würden einen großen Fehler machen, Kasudas. Man hatte den Leichnam von Mademoiselle Irène Mollard kurz nach 8 Uhr abends entdeckt. Ein Polizeibeamter war buchstäblich über sie gestolpert. Die Mutter des kleinen Mädchens, dem das alte Fräulein Klavierunterricht gegeben hatte, war bestürzt. Der Zeitung gegenüber sagte sie, dass mitten auf der Straße ein Mann gestanden hatte. Ein hagerer Mann mit einem langen schwarzen Regenmantel. Salut, Monsieur Labé. Louise, so bepackt. Wollen Sie verreisen? Nein, Monsieur. Ganz im Gegenteil. Wie bitte? Ich möchte bitte nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus. Könnte ich in Ihrem Gästezimmer wohnen? Nun ja. Wie lange gedenken Sie zu bleiben? bis der Mörder gefasst ist. Verstehe. Haben Sie es denn noch nicht gehört? Der Würger hat wieder zugeschlagen. Hier steht es. Würger. Merkwürdig, wie Wörter Wahrheit und Wirklichkeit entstellen können. Als gäbe es so etwas wie einen geborenen Würger. Monsieur? Warten Sie, ich muss das kurz mit meiner Frau besprechen. Hm. Mathilde, bist du wach? Louise möchte vorübergehend bei uns einziehen. Wegen der schlimmen Ereignisse. Hm. Gut, ich richte es ihr aus. Meine Frau ist einverstanden. Sie möchte sie auch in Sicherheit wissen. Vielen Dank. Allerdings unter einer Bedingung. Ja? Dass Sie sich äußerst ruhig verhalten. Na, natürlich, Monsieur. Er hatte mit dem Hausmädchen eine unglückliche Wahl getroffen. Sie war ungeschickt, grobschlächtig und dick. Und nun zieht diese dumme Person auch noch hier ein. Louise wusste, dass im Haus zwei Zimmer leer standen und es machte es schwer, ihren Wunsch abzulehnen. L'Abbé rieb sich den Hinterkopf. Wahrscheinlich ist sie nicht gefährlich. Aber es macht alles komplizierter. L'Abbé griff nach den Zeitungen, holte die Schere und stopfte seine alte Meerschaumpfeife. Zwei- oder dreimal drehte er sich nach dem Fenster um und dachte an Kaschudas. Armer Kerl. Anfangs war die Herstellung der Buchstaben eine Geduldsarbeit gewesen, denn er schnitt jeden Buchstaben einzeln heraus. Inzwischen kannte er die Zeitung so gut, dass er im Voraus wusste, in welcher Rubrik er fast sicher die Wörter finden würde, die er brauchte. Jean T. hatte in der heutigen Ausgabe wieder ordentlich gezetert. Schon die sechste Tote. Die Stadt kann erneut ihr Klagelied anstimmen. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, sich direkt an Jean T. zu wenden. Vergessen Sie nicht, junger Mann, dass Mademoiselle Mollard seit Jahren herzkrank war. Dass sie allein lebte und niemanden hatte, der sie pflegte. Und dass sie gezwungen war, den Kindern ihrer Freunde Klavierunterricht zu erteilen. Natürlich habe ich sie nicht deshalb umgebracht. Ich habe sie, wie alle anderen, umgebracht, weil es notwendig war. Und gerade das will niemand verstehen. Man wird wieder sagen und schreiben, dass ich ein Verrückter sei, ein Wahnsinniger, ein Sadist. Aber das ist einfach nicht wahr. Ich tue das, was ich tun muss. Punktum. Wenn man sich davon endlich überzeugen wollte, dann würde diese dumme Panik vermieden, die die Leute daran hindert, aus dem Haus zu gehen. Ich habe einen genauen Plan. Genau 7 werden es sein. Es steht also nur noch eine auf der Liste. Und ich kann Ihnen jetzt schon mitteilen, dass es am kommenden Montag geschehen wird. Monsieur L'Abbé versiegelte den Brief, klebte eine Marke drauf und steckte den Umschlag in die Innentasche seiner Jacke. Das Erstaunliche war, dass er nichts an seinen Gewohnheiten ändern musste. Ich schlendere durchs Viertel wie jeden Morgen. Und jeden Abend gehe ich ins Café de Colombe. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich nach Hause kommen soll. Gestern bin ich von einem erleuchteten Geschäft zum nächsten gerannt. Ich kann Sie bringen. Würden Sie das tun, Jean T.? Selbstverständlich. Vielleicht begegnet uns unterwegs ja der Mörder. Ich verstehe nicht, dass die Polizei ihn nicht längst geschnappt hat. Sie verfolgt die falsche Spur, kontrolliert Matrosen und Landstreicher. Sie meinen, es könnte ein ganz normaler Kerl sein? Sicher. Ein verheirateter Mann, der in einem Büro arbeitet und auf dem Heimweg mordet. So in der Art. Der Mörder ist auf jeden Fall ein unauffälliger Mensch. Wahrscheinlich sogar ein Einheimischer, kein Fremder. Der Nebel waberte immer noch durch die Stadt. Den ganzen Tag hatte er sich nicht aufgelöst. Kein Schiff war ausgefahren. Schließen Sie nachher den Laden ab, Valentin? Ja, Monsieur. Sie können sich auf mich verlassen. Er ist so flüssig, dass man feuchte Augen bekommt, wenn man ihn sieht und hört. Schönen Abend, Monsieur. Bis Montag, Valentin. Schönen Sonntag. Guten Abend, Paul. Wie schön. Setz dich. Léon Labbé und Dr. Paul Chantreau waren auf der Oberschule fast unzertrennlich gewesen. Wie immer, Monsieur Labbé? Wie immer, Gabriel. Und für mich einen Wein. Monsieur Labbé setzte sich auf den Platz des Senators, der aufgestanden war und nun von Tisch zu Tisch ging. Cachodas nahm hinter ihm Platz und leerte sein Glas in einem Zug. Wir spielen zusammen. Julien Lambert, der Versicherungsagent, mischte die Karten. Er war der Bruder der vierten Erwürgten in der Rue Réaumur. Monsieur Labbé war zu ihrer Beerdigung gegangen. Herzliches Beileid, Julien. Danke, Léon. Er war zu allen Beerdigungen gegangen, denn er kannte sie alle, zumindest durch Mathilde. Monsieur Labbé ließ seinen Blick schweifen. Die Zeitung hat wieder einen Brief bekommen. Langsam treibt er es zu bunt. Doktor, glaubst du, er ist verrückt? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall wird er erst aufhören, wenn er gefasst ist. Tja, Jack the Ripper hat man nie gefasst. Und er hat dennoch aufgehört zu morden. Welch schöner Gedanke. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Drei Caro, passe. Mich wundert nur, dass so viele Frauen jetzt noch auf der Straße sind. Ich hätte gern noch einen Wein. Den kleinen Schneider überlief es kalt. Aus Angst, dem Blick des Hutmachers zu begegnen, starrte er trostlos auf den schmutzigen Boden. Vier Herz, drei Pik. Sechs Caro. Jedenfalls hat die Polizei den Brief nach Fingerabdrücken untersucht. Nichts. Wer wäre auch so dumm? Der Schneider wurde ganz zappelig. Seine Bewegungen schienen unkontrolliert, wie Ticks. Bonsoir, die Herren. Herr Kommissar, guten Abend. Salut. Ruhig, Kleiner. Schade, dass ich ihm das nicht zuflüstern kann. Für mich ein Bier, bitte. Kommissar Pijac nahm hinter ihnen Platz. Im grauen Anzug und mit grauem Gesicht. Wie ein farbloser Stockfisch. Labbé war überzeugt, dass der Polizist überhaupt nichts wusste. Eingebildeter Trottel. Das Einzige, was er kann, ist Billard spielen. Der Schneider wusste nicht mehr, wo er hinschauen sollte. Geh nicht hin, Kleiner. Er sagte das zu Cachodas innerlich, denn er spürte dessen Zerrissenheit. Würde man ihm glauben und er bekäme die 20.000 Franc? Oder würde man sich an die Zeugenaussage der Klaviermutter erinnern? Der Würger behauptet in seinem Brief, dass es nur noch ein Opfer geben wird. Warum? Ja, er hat keinen Grund angegeben. Er schreibt, dass er gezwungen sei und er es nicht aus Herzensfreude tue. Julien. Bin ich dran? Ja. Kein Trumpf? Es ist am Montag. Was? Der letzte Mord. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum er meine Schwester getötet hat. Sie hat niemandem etwas getan. Vielleicht mag er keine alten Frauen. Gar nicht so dumm, diese Bemerkung. Sie stimmt zwar nicht genau, aber sie ist überhaupt nicht dumm. Gabriel, ich hätte gern noch einen Cognac. Um ein Haar hätte Labbé Gabriel befohlen, dem kleinen Schneider nichts mehr zu bringen. Er hätte mir vermutlich gehorcht. Plötzlich stand Cachodas auf. Und es sah so aus, als würde er zum Tisch des Kommissars stürzen. Labbé runzelte beunruhigt die Stirn. Doch der Schneider ging am Tisch vorbei und verschwand auf der Toilette. Gut, dass ich gerade aussetze. Warte nur, mein Kleiner. Sie haben doch nicht vor, zu Pijac zu gehen. Ich Cachodas. Ja, Monsieur Labbé. Das wäre keine gute Idee. Vermutlich nicht. Gewiss nicht. Denken Sie, ich wolle Sie erwürgen? Hier? Nein. Nein. Na, na, na. Das wäre doch recht ungeschickt. Und, lieber Cachodas, darf ich Ihnen noch etwas sagen? Auch wenn Sie den langen schwarzen Mantel heute nicht tragen, er ist vielen von uns bekannt. Der Sonntag begann für Monsieur Labbé unerfreulich. Ist was, Monsieur? Louise sitzt im Zuber, der sonst für die Wäsche benutzt wird. Ich brauche noch einen Moment. Nun gut. Dann komme ich später wieder. Er konnte ihr nicht erlauben, das Badezimmer zu benutzen, denn um dorthin zu gelangen, musste man durch das Schlafzimmer gehen. Ausgerechnet heute veranstaltet sie so ein Gewese. An anderen Tagen machte sie sich nicht mal die Mühe, ihr Gesicht zu waschen. Aber heute blieb sie eine ganze Stunde im Zuber sitzen, um sich gründlich zu säubern. Das ekelte den Hutmacher ein wenig. Ich habe die intimen Gerüche anderer nie gemocht. Und ausgerechnet er hatte 15 Jahre mit einer gelähmten Frau zusammengelebt, die wütend wurde, sobald er auch nur Anstalten machte, das Fenster zu öffnen. So. Ach, lass das, Leon. Willst du, dass ich eine Lungenentzündung bekomme? Aber ein bisschen frische Luft. Die kannst du gerne im Freien finden. Hier ist mein Reich. Wenn ich mich schon nicht rühren kann, dann will ich es hier so haben, wie es mir beliebt. Gut, Mathilde. Soll ich dir ein Bad einlassen? In den letzten Jahren war Mathilde zusehends schmuddeliger geworden. Als wolle sie ihn damit aus der Reserve locken. Findest du, dass ich stinke? Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber gemeint. Ich lese es in deinem Gesicht. Einmal im Monat sollte man sich doch... Ach, du siehst in mir eh nur welkes Fleisch. Gehst heimlich zu dieser Bert. Was? Ach, versuch es doch gar nicht erst. Ich weiß Bescheid. Jetzt verschwinde, nimm den Nachttopf mit. Die Enge des eigenen Zuhauses erdrückte ihn. Er hatte das tiefe Bedürfnis, das Wasser zu sehen. Die Schiffe und Jollen. Am Hafen fand er einen ruhigen Platz in einem kleinen Frühstückscafé. Leon, was machst du denn hier? Ein wenig Luft schnappen und einen Milchkaffee trinken. Wird es dir alles zu viel mit Mathilde? Nun ja, nein, das geht schon. Liegt sie sich wund? Nein. Da hat sie Glück. Vermutlich. Was Paul wohl für ein Gesicht machen würde, wenn ich ruhig zur Antwort gäbe, sie ist seit 6 Wochen tot. Er hatte gerade in einem Auktionshaus die Einzelbände über Prozesse des 19. Jahrhunderts ersteigert und wollte sie in aller Ruhe lesen, als alle Viertelstunde ihre schrille, bösartige Stimme erscholl. Leon? Leon? Es war sinnlos, so zu tun, als höre er sie nicht. Ja? Ihr Ton duldete keinen Widerspruch. Leon, ich warte. Mal war ihr zu kalt, mal zu warm. Einiges erfand sie aus purem Vergnügen. Kaum setzte er sich wieder hin, ging es von vorne los. Leon, bring mir die Pille. Leon, hol mir ein Aspirin. Leon. Er gehörte ihr und dessen vergewisserte sie sich unaufhörlich. Sie feuerte sogar die Krankenschwester. Und duldete niemanden außer ihm in ihrem Zimmer. Er fand keinen Grund, keinen Vorwand und sei es auch nur für einen Augenblick eine andere Luft zu atmen als die ihre. Im Laufe der 15 Jahre habe ich kein einziges Buch in Ruhe lesen können. Ja! Eines Tages hatte er sich entschlossen, hatte das Buch zugeklappt und... Siehst du, Paul? Ich war dabei sehr ruhig. Wahnsinnig ruhig. Wie bitte? Ach, nichts. Der Bürgermeister von La Rochelle bittet die Bevölkerung dringend, heute Abend mehr denn je auf der Hut zu sein. Die Person, die seit Wochen die Stadt terrorisiert, kündigt für diesen Tag einen neuen Mord an. Wir bitten vor allem die Damen, bei Einbruch der Nacht nicht auf die Straße zu gehen. Heute Nacht fassen Sie ihn. Meinen Sie? Ganz bestimmt. Es war dumm von ihm, die Tat anzukündigen. Vielleicht bringt er auch jemanden um, der bei ihm im Haus wohnt. Das würde keiner sehen. Oder seinen Nachbarn. Ich hoffe, Pijak hat genügend Patrouillen. Monsieur l'Abbé, ein Picot? Gern, Gabriel. Du kannst gleich mitspielen. Bernard muss schon los. Ich habe heute leider nur wenig Zeit. Ein Robber. Leon, gib dir einen Ruck. Mathilde hat Schnupfen. Ich habe versprochen, gleich wiederzukommen. Wo steckt Tascho das? Er lief doch eben noch hinter mir. Die Tür des Cafés ging nicht auf. Sonst kam er immer weniger Augenblicke nach ihm herein. Der Hutmacher war verstimmt. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Nein, Ich bleibe nur ein paar Minuten. Er hatte es abgelehnt, den Mantel abzugeben, wegen des Bleirohrs, das schwer in seiner Tasche lag. Man könnte meinen, du hast ebenfalls Angst vor dem Würger. Die ganze Stadt wird noch hysterisch. Wo bleibt Kascho das nur so lange? Er kippte seinen Picon und blickte nervös zur Eingangstür. Ein Robber. Nur so lange, bis wir einen vierten Mann haben. Er musste ablehnen. Zeit, dass er weiterkam. Die Pflastersteine waren fast weiß unter dem Mond, der die Schatten so einwandfrei ausschnitt wie Blech. Tut mir leid, es geht nicht. Schönen Abend euch. Es war das erste Mal, dass er nervös wurde. Er hatte den Eindruck, dass man hinter seinem Rücken über ihn sprach. Dann nannten sie ihn der Hutmacher, nicht Leon. Er hasste das. Langsam überquerte er den großen Platz, um zur Rue Réaumur zu gelangen. Erst da hörte er Schritte hinter sich, drehte sich um und erblickte die Silhouette des kleinen Schneiders. Er ist also ganz bewusst nicht ins Café gegangen, weil er wusste, dass ich nicht lange bleibe. Wäre ja sonst auch zu auffällig gewesen, wenn er gleich wieder hinter mir hinausgeht. Die Nerven des Hutmachers waren so überreizt, dass er beinahe aufgegeben hätte. Doch er war so kurz vor dem Ziel. Immer gefolgt von Kajudas erreichte er den Bischofspalast. Jetzt einfach warten, dann habe ich es hinter mir. Es gab diesmal ein zusätzliches Risiko, denn die auserwählte Mutter Saint-Ursule würde von einer anderen Nonne begleitet werden. Für die war das Bleirohr bestimmt. Die Sache ist heikel und erfordert Genauigkeit und Kaltblütigkeit. Eine Patrouille ging die Straße entlang. Unter den Männern erkannte er den Fischhändler, der immer betrunken und für seine Gewalttätigkeit bekannt war. Wo bleibt sie nur? Monsieur Labbé starrte vergebens zur Tür, die nicht aufging. Sonst ist sie immer schon um 5:45 rausgekommen. War ihr vielleicht aufgefallen, dass alle Opfer des Würgers ihre ehemaligen Klassenkameradinnen waren? Der 24. Dezember ist nicht mehr weit und dieses Datum muss unweigerlich Erinnerungen in ihr wachrufen. Er konnte doch nicht einfach beim Bischofspalast klingeln und fragen, ob die Nonne da war. Was denkt Kascho das bloß? Folgt er mir in der Hoffnung, dass ich einen Fehler mache? Mutter Saint-Ursule ließ sich weiterhin nicht blicken. Wahrscheinlich hat sie das Kloster gar nicht verlassen. Oder sie ist erkältet wie Valentin, liegt im Bett mit Fieber. Ich kann hier nicht endlos warten. Er ging unter der großen Turmuhr hindurch und nutzte die Gelegenheit, um das Bleirohr ins Hafenwasser zu werfen. Kajudas hütete sich, ihm nahe zu kommen, und möglicherweise tat er gut daran, sich heute vor ihm in Acht zu nehmen. Der Kleine mag sich noch so sehr fürchten. Am Ende redet er doch. Sollte ich ihn lieber gleich umbringen? Nein, das bringt nichts. Er wird wie ein Hase davonlaufen, sobald ich einen Schritt in seine Richtung mache. Der Schneider folgte ihm immer noch in sicherer Entfernung. Er ist der einzige Mensch, mit dem ich reden könnte. Der einzige, der Bescheid weiß. Doch wie beurteilt er meine Taten? Mit etwas mehr Grips hätte er vielleicht auf die Wahrheit kommen können. Er konnte Jahr und Tag Mathildes Silhouette sehen. Unbeweglich hinter dem Vorhang. Monsieur Labbé dachte an Mademoiselle Berthe. Heute konnte er sie unmöglich besuchen, dafür war es zu spät. Und er hatte seinen Freunden verkündet, dass er zu seiner Frau nach Hause wollte. Aber morgen gehe ich zu ihr. Das wird eine Gaudi, wenn Kajudas vor der Tür wartet, während ich sie bearbeite. Sie sind schon zurück? Er hasste sie. Er hasste sie täglich mehr. Hat meine Frau gerufen? Nein, Monsieur. Sie kochte Kohl. Sie weiß genau, dass ich keinen Kohl mag. Er zog seinen Mantel aus und schob die Cello-Seite unauffällig in die kleine Abseite der Treppe. Ganz ruhig. Konzentrier dich auf die Riten. Rollos herunterlassen, Essen hinauftragen, halblaut sprechen. Hälfte ins Klo schütten, Wasserspülung betätigen. Teller wieder runterbringen. Hat es Ihnen geschmeckt? Er funkelte sie hasserfüllt an. Ist jemand vorbeigekommen? Nein, es kommt doch nie jemand vorbei. Hat sie etwa bemerkt, dass ihre Chefin nie einen Laut von sich gibt, wenn ich nicht da bin? Brauchen Sie mich noch? Was? Ich würde gern in mein Zimmer gehen, wenn das recht ist. Ja, natürlich. Gehen Sie nur. Er schielte zu dem dicken, dummen Mädchen und musterte es lange. Soll sie denken, was sie will. Er ging zum Buffet und nahm den Cognac heraus. Eigentlich trank er nach dem Abendessen nie Alkohol. Warum heute? Seine Verwirrung steigerte sich noch, als er das Rollo hochschob und Kasudas nicht auf seinem Platz auf dem Tisch sah. Welche Intrige schmiedet der kleine Schneider? Um diese Zeit hätte alles vorbei sein sollen. Ich hätte mich entspannen können. Aber jetzt... Wahrscheinlich hält Mutter Saint-Ursule gerade ein Foto ihrer Abschlussklasse in der Hand und begreift es. Darf man zugeben, dass man keinerlei Gewissensbisse hat? Er ging in den Keller, um sich eine weitere Flasche Cognac zu holen. Nur wenige Meter an Mathilde vorbei. Die ganze Nacht hat er damals hier geschuftet. Ihr Gesichtsausdruck war eher verblüfft als entsetzt. Der Boden im Keller war nicht zementiert. Ein gutes Drittel war mit Kohlen bedeckt. Er hatte eine Fläche freigeschaufelt und ein Meter tiefes Loch gegraben, in das er Mathilde hineingelegt hatte. Sie sah so friedlich aus. Vielleicht war es eine Erlösung. Am ersten Tag danach war er fast fröhlich. Er fand es lustig, zwei Essen hochzutragen und Mathildes dann ins Klo zu schütten. Den Modellholzkopf vors Fenster stellen und dann beim Auf- und Abgehen ein paar Selbstgespräche murmeln. Und an dem Band ziehen, mit dem man so schön heimlich klingeln kann. Hat meine Frau gerufen, Valentin? Erst am fünften Tag hatte er das Klassenfoto entdeckt. Dieses verdammte Foto! Er war blass geworden, denn es stimmte nicht ganz, dass niemand Mathildes Zimmer betrat. Seit Mathilde bettlägerig war, war es zur Tradition geworden, dass ihre Schulfreundinnen, die noch in der Stadt wohnten, ihr jedes Jahr gratulierten und Geschenke brachten an ihrem Geburtstag, dem 24. Dezember. Zerbricht sich den Kopf, damit man nichts vergisst! Und dann stolpert man über eine winzige Kleinigkeit. Er blickte auf das Foto, mit dessen Hilfe er eine Liste erstellt hatte. Klar hätte er den Damen auch erzählen können, Mathilde fühle sich nicht nach Besuch. Aber das hätte er Jahr für Jahr tun müssen. Fortan beherrschte dieses Foto seine Gedanken, seinen Tagesablauf. Warum habe ich mich wohl so beeilt? Nur wegen des 24. Dezember. Hat die Nonna an diesem Tag überhaupt ausgehalten? Hat sie sich nicht auch schon in den letzten Jahren mit einer Postkarte begnügt? Kleb mit einem heiligen Bild und den Worten, möge Gott dich behüten. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht! Er hätte sich vor dem Bischofspalast nicht die Beine in den Bauch stehen müssen. Es gab überhaupt keinen Grund, die Nonna auf die Liste zu setzen. Ein fataler Fehler. Gibt es noch mehr Dinge, die ich übersehen habe? Ich muss alles von Anfang an nochmal durchgehen. Dieses dumme Vieh. Einmal fest zudrücken. Das würde genügen. Dann würden Sie mich zwangsläufig fassen. Aber wäre das nicht eine Gelegenheit, Ihnen alles zu erklären? Luis, dieses Ass! Die Geräusche des dicken Dienstmädchens steigerten seinen Hass zu einer solchen Wut, dass es fast kein Erbarmen gab. In der Hoffnung, sich wieder zu beruhigen, wenn er Schere und Zeitung in die Hand nehme, legte er ein weißes Blatt Papier vor sich hin und öffnete den Leimtopf. Junger Mann, werte Redaktion. Zum ersten Mal seit Jahren hätte er am liebsten losgeheult. Hatte er das Gefühl, dass es das Schicksal nicht gut mit ihm meinte. Er hatte sich übernommen. Heute Abend hätte alles vorbei sein müssen. Man wird sich über mich lustig machen, zu Recht. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich geistig und körperlich gesund bin, sogar kerngesund. Beim Schneiderlein brennt noch Licht. Er sitzt mit dickem Schal im Sessel und seine Frau küsst ihm die Stirn und macht ihm Tee. Sollen Sie doch denken und schreiben, was Sie wollen. Vielleicht ist es auch kein Zufall, was da über mich in der Zeitung steht. Es gehört zu einem sorgfältig ausgeheckten Plan. Will mich in die Ecke treiben. Nervlich. Zugrunde richten, damit Sie mich leichter fangen können. Alle sind daran beteiligt. Jean T., der Bürgermeister, Pijac und selbst mein Freund Paul. Sie stecken unter einer Decke. Es ist nichts mehr zu tun. Die Nonne ist mir durch die Lappen gegangen. Und wenn schon? Sie kommt eh nicht. Ich bin fertig. Was immer Sie tun. Ich bin fertig. Er nahm die Flasche Cognac, stieg die Wendeltreppe hoch und ging in sein Zimmer. Endlich schlafen. Er spitzte die Ohren. Jemand streifte vor seiner Tür entlang. Können Sie die Leute nicht einfach schlafen lassen? Was müssen Sie denn die ganze Nacht herumlaufen wie ein Tier? Einen Augenblick lang blieb er stocksteif stehen, verharrte reglos. Er war nicht weit von der Tür entfernt. Er brauchte nur den Arm auszustrecken, um den Schlüssel im Schloss herumzudrehen. Ich darf auf keinen Fall die Tür öffnen. Er tat es trotzdem. Vor ihm stand Louise im weißen Baumwollnachthemd, barfuß, das lange Haar lose herunterhängend. Sie wünschen? Er hatte die Flasche noch in der Hand. An dieser blieb ihr Blick zuerst hängen, wanderte dann hinauf zum Gesicht des Hutmachers. Was ist nun? Sie rührte sich nicht, starrte ihn nur an. Dann sah sie das Zimmer hinter ihm. Ihr Blick glitt über die beiden leeren Betten, blieb an dem Sessel, dem Holzkopf hängen. Ihre Frau. Sie wäre am liebsten Hals über Kopf geflohen, das spürte er deutlich. Aber weder sie noch er konnten sich von der Stelle rühren. Du neugieriges Vieh! Er fiel über sie her. Sie war warm und feucht, roch stark unter den Armen. Mit einer Hand hielt sie eines seiner Ohren und klammerte, als wolle sie es abreißen. Als er wieder aufstand, schwankte er und ließ sich auf Mathildes Bett fallen. Er hatte den Eindruck, einen Abgrund hinunterzufallen. Er sah Louises nackten Bauch, das zerrissene Hemd. Blut rann an seinem Gesicht entlang. Schlaff und schwindelig rappelte er sich hoch, stürzte ins Bad und übergab sich. Es war der Tag des kleinen Marktes und auch in der Ruminage fanden sich einige Händler ein. Kaschudas hatte nicht wie üblich seinen Laden geöffnet. Stattdessen trat seine größere Tochter aus der Tür. Guten Morgen, Esther. Gehst du heute nicht zur Schule? Papa ist krank. Ich muss in die Apotheke. Ist es sehr schlimm? Er hat hohes Fieber. Bestell ihm gute Besserung von mir. Ob Kaschudas es richtig versteht? Hoffentlich. So sehr ihn die Krankheit seines Nachbarn schmerzte, er musste sich jetzt um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Luis. Bereits in der Nacht hatte er sich überlegt, was ihretwegen zu tun war. Er hatte die Kleider weggeschafft, die sie am Vortag getragen hatte. Mantel, Unterwäsche, Kleid. Herein. Sieh an, der Hutmacher. Guten Morgen, Kommissar Pijak. Welch glücklicher Zufall führt Sie her? Ich fürchte ein Böser. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich bin sicher nicht der Erste, der Sie seit den Ereignissen der letzten Zeit unnötig stört. Nehmen Sie doch Platz und erzählen Sie. Mein Dienstmädchen ist gestern Abend gegen 9 fortgegangen und nicht wiedergekommen. Ah, ging sie öfter abends aus? Nein. Und sie ist ganz bestimmt nicht heimgekommen? Ich habe in ihrem Zimmer nachgesehen. Das Bett war unbenutzt. War sie ein anständiges Mädchen? Ich hatte nie Grund, mich über sie zu beklagen. Sie gingen im Gleichschritt zu ihm nach Hause. Es war ein seltsames Gefühl für Monsieur Labbé, Seite an Seite mit dem Kommissar durch die Straßen zu gehen. Er durfte sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Hier ist Ihr Zimmer. Darf ich den Schrank öffnen? Nur zu, sehen Sie sich um. Koffer, Kleidung, Schuhe, alles da. Sie ist also nicht getürmt. Das Foto. Hoffentlich zieht er die Nachttischschublade auf. Den jungen Mann auf dem Bild hier, haben Sie den schon mal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wussten Sie, dass sie einen Liebhaber hatte? Nein. Ich habe mich wenig um sie gekümmert. Sie war ziemlich verschlossen und eher mürrisch. Ich nehme das Foto mit. Monsieur Labbé stürzte zum Fenster und verfolgte das Geschehen im Haus gegenüber. Louises Leiche, die immer noch unter Mathildes Bett lag, würdigte er keines Blickes. Armer Kaschudas, wenn ich ihm doch helfen könnte. In der Küche wurde Wasser aufgesetzt und Madame Kaschudas wischte sich mehrmals mit einem Taschentuch die Augen. Der Doktor wird ihm wahrscheinlich eine Spritze geben. Hoffentlich kommt er wieder auf die Beine. Kurz darauf war der Arzt wieder verschwunden. Und Labé lief unschlüssig durchs Haus. Er räumte das Wohnzimmer auf und beschloss, einen Spaziergang zu machen. Monsieur Labé, wie schön, Sie auch einmal in der Stadt zu treffen. Mademoiselle Berthe? Nun gucken Sie nicht so aufgeschreckt. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Nein. Nein, das können Sie gern. Ach, ich dachte, Sie sind unabkömmlich vom Bett Ihrer Frau. Manchmal gönne ich mir eine kleine Auszeit. Und Sie, Mademoiselle, wohin sind Sie unterwegs? Ich habe beschlossen, mir einen Film anzusehen. So? Der dritte Mann soll sehr spannend sein. Nun ja. Kriminalfälle sind nichts für Sie? Ach, das würde ich so nicht sagen. Möchten Sie mich begleiten? Liebend gern. Das wäre wohl nicht schicklich. Sie können sich doch weit entfernt setzen. Ach, Mademoiselle Berthe, das ist leider nicht möglich. Wie Sie meinen, Leon. Auf bald. Au revoir, meine Teuerste. Sie hatte Leon gesagt. Und das auf offener Straße. Als er sein Haus betrat, umfing ihn tiefe Stille. Es war leer und würde es immer bleiben. Das hatte eine merkwürdige Wirkung auf ihn. Ich habe keinen zwingenden Grund mehr, zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause zu kommen. Kann immer in dem kleinen Restaurant speisen. Könnte ich sogar ins Kino gehen? Nein. Das wäre zu unvorsichtig. Es war die Stunde, wo er die Lampen anzünden musste, zu Mathilde hinaufgehen und die Rollos herunterlassen. Er war innerlich ruhiger, abgeklärter. Und als ihm sein Freund Paul später im Café de Cologne zur Begrüßung einen fragenden Blick zuwarf, musste er fast lächeln. Natürlich nur fast. Ja. Hat man sie gefunden? Noch nicht. Er hat sie bestimmt in den Kanal geworfen. Das würde mich wundern. Beobachtet mich Paul? Diese Leute ändern nie ihre Taktik. Warum starrt er auf meine Hände? Es sei denn, es handelt sich um einen anderen Bereich. Sie gehört vielleicht zu einer anderen Serie. Er verdächtigt mich. Man sieht es mir an. Gut, Macherchen. Pik ist Trumpf. Entschuldigung. Warum nennt er mich nicht beim Namen? Und dann in dieser Verniedlichungsform. Was für ein armer Kerl. Wer? Der Würger? Warum nicht? Ich glaube, er ist ein ganz armer Kerl. Auf dem Weg nach Hause war plötzlich ein Lichtloch auf dem Gehsteig, ziemlich weit weg. Und je näher er kam, desto größer wurde seine Angst. Es war die Tür des Schneiders, die offen stand. Papa. Kaschudas. Madame Cachudas war mitten im Laden zusammengebrochen. Die Tochter Esther saß neben ihr und weinte bitterlich. Das war alles. Cachudas war gestorben. Armer Kerl. Der Hutmacher entfernte sich mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit. Er drehte sich noch einmal um, sah sein Haus, den riesigen Zylinder und das erleuchtete Fenster mit der reglosen Silhouette. In diesem Augenblick beschlich ihn die dumpfe Ahnung, dass er es nie wieder betreten würde. In der Zeitung habe ich verkündet, dass es nach der 7. vorbei ist und behauptet, sie sei wie die vorhergehenden unerlässlich. Das stimmt nicht. Sie war ein Unfall. Sie gehört vielleicht zu einer anderen Serie. Chantier wird früher oder später darauf kommen. Nehmen wir mal an, der Tod von Louise Capu ist eine Notwendigkeit. Was schlussfolgern wir daraus? Sie kommen bald zu mir. Wegen der Ereignisse bei Cachudas hatte er die Straße nicht beobachtet. Er hätte es tun sollen. Vielleicht hatte Pijac einen Inspektor in der Nähe des Hutgeschäfts postiert. Er versuchte herauszufinden, ob man ihm folgte. Nichts. Oder? Nein, keine Schritte. Sein Freund Paul wohnte in einem kleinen Haus im Bahnhofsviertel. Da wollte er hin. Er hatte das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Warum hast du den Würger vorhin einen armen Kerl genannt? Ein Spiel mit dem Feuer. Ein Spiel mit dem Feuer. Paul wird es erraten. Im Haus des Doktors brannte kein Licht. Paul lässt mich im Stich. Sie sind alle gegen mich. Paul, Sie haben aus der Stadt eine Art Falle gemacht. Man hetzt mich wie ein wildes Tier. Alle hetzen mich. haben mich immer gehetzt. Nicht mal im Bett lassen sie mich ausruhen. Gingen sie öfter abends aus. Leon, bring mir Tee. Und sie ist ganz bestimmt nicht heimlich. Damit kommst du niemals durch. Ich nehme mir ein Hotelzimmer. Zu gefährlich. Sie erwarten, dass ich zu Hause bin. An Mathildes Bett. Wenn ich ihnen doch nur sagen könnte, dass es keine Mathilde mehr gibt. Dass ich das Recht habe, mich so zu verhalten wie alle anderen auch. Ach, ich würde so gerne ins Kino gehen. In einer Kneipe trank er zwei Gläser rum. Er war so müde, hätte sich gern in frische Bettwäsche gelegt. Neben eine sanfte Frau, die liebevoll mit ihm redete. Plötzlich musste er an Mademoiselle Berthe denken. Ja? Hallo, Berthe. Wer ist am Apparat? Leon, darf ich kurz bei Ihnen vorbeikommen? Um diese Zeit? Ich habe solches Verlangen, Sie zu sehen. Das ist unmöglich, mein armer Freund. Ich liege schon im Bett. Bitte? Was haben Sie denn auf einmal? Ich dachte, Sie sind am Krankenbett Ihrer Frau. Na, sie schläft. Und Sie haben sich davongestohlen wie ein Schüler? Ich verspreche Ihnen, dass ich nicht lange bleiben werde. Sie wissen, dass ich Sie gern mag. Aber meine Nachbarn sind nachts sehr empfindlich. Gehen Sie nach Hause und kommen Sie morgen Nachmittag wieder. Ich flehe Sie an. Es geht nicht. Ich werde trotzdem bei Ihnen klingeln. Ich werde nicht aufmachen. Dann breche ich die Tür auf. Spielen Sie nicht den Bösewicht, mein kleiner Hutmacher. War es falsch von ihr, dieses Wort zu verwenden? Dabei hatte sie es ohne Ironie oder Bosheit gesagt. Wer ist da? Wäre Mademoiselle Berthe bloß die Frau gewesen, die im Bett blieb und ihn vergeblich klingeln ließ. Leon, ich flehe Sie an. Machen Sie auf. Sie sind nicht lieb. So sind Sie noch nie gewesen. Haben Sie getrunken? Nur ein Glas Rum. Was sind denn das für neue Sitten, Hutmacherchen? Sie war weder unruhig noch ängstlich, nur erstaunt. Auch ihre schlechte Laune hielt nicht an. Es war eher ein Spiel. Sie tat nur so. Im Haus war eine Feier. Die Gäste ihres Nachbarn machten viel Lärm. Sie tanzten und lachten bis in die Früh. Um 7:30 kam Mademoiselle Berths Zugefrau. Gewöhnlich ging sie um 9 Uhr mit dem Milchkaffee ins Schlafzimmer, doch an diesem Morgen glaubte sie, ein ungewöhnliches Geräusch zu hören. Mademoiselle? Da lag ein Mann auf dem Bett. Er schlief. Und Mademoiselle Berthe lag quer über dem Bettvorleger. Sie stürzte die Treppe hinunter und alarmierte den Hausmeister. Die Nachbarn eilten hinzu, doch niemand wagte, vor Ankunft der Polizei hinaufzugehen. Lassen Sie mich durch. Als Pijak, gefolgt von einem Trupp Polizisten, ins Zimmer trat, saß Monsieur Labbé auf dem Bettrand und sah traurig hinunter zum Bettvorleger. Schlagt mich nicht. Pijak ging auf ihn zu. Die beiden Männer beobachteten sich. Monsieur Labbé erhob sich mühsam, öffnete den Mund und murmelte endlich: Ich war's. Die Phantome des Hutmachers von Georges Simenon. Die Rollen und ihre Darsteller: Leon Labbé, Wolfgang Pregler. Kaschudas, Martin Seifert. Louise, Effi Rabsilber. Jean T., Tino Meves. Pijak, Alexander Radjoun. Mathilde Labbé, Marion Breckwold. Erzähler: Burkhard Klausner und viele andere. Komposition: Andreas Bick. Technische Realisation: Christian Alpen und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Bearbeitung und Regie: Janine Lüttmann. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2020.